Österreich 1. Das große Welttheater. Ärztinnen. Ein Schauspiel von Rolf Hochhuth. Die Personen und ihre Darsteller sind Katja, Else Ludwig, Lydia, Heidemarie Hatteier, Thomas, Michael Thomas, Böblinger, Günther Sauer, Werner, Klaus Wildbolz, Riemenschild, Klaus-Jürgen Wusso, Hase, Felix Franchi, Kuno, Herbert Stephan, Bitterim, Dieter Naumann, Planner, Renate Schmidt, Johansson, Heinz Filges, Zillner, Franz Gari. Tontechnik, Ingenieur Franz Fiedler und Erich M. Regieassistenz Letizia Rauch. Regie Ferry Bauer. Du bist wieder nicht in der Kantine. Und ich wusste, Schatz, ich wusste, dass du heute Mittag kommst. Setz dich, hast du Zeit? Ja. Du solltest essen gehen. Kind, ich werde zu müde durchs Mittagessen. Vom Dickwerden ganz zu schweigen. Und vor allem, also, schmeckt's mir heute schon gar nicht dort, wo ich den Tisch des Chefs vor Augen habe. Während sein Opfer, der arme Weiß, auf der Intensivstation liegt. Ja, der eine hat den Boss im Betrieb, der andere zu Haus. Und da ich wusste, dass du nicht essen gehst, habe ich dir hier Eis und Brötchen mitgebracht. Dank dir. Wieder Ärger mit deinem Mann? Ach, also wozu habt ihr euch scheiden lassen, wenn ihr dauernd telefoniert? Scheidung, wo Kinder sind, ist eben keine. Er bildet sich doch wirklich ein, er kriegt den Jungen. Weil ich mich angeblich nicht um ihn kümmere. Wäre nicht mein elitärer Dünkel, wie er das nennt, wäre ich Praktiker wie er und arbeitete zu Hause, dann ließe ich Tom nicht verwahrlosen. Aber recht hat er. Ein Halbtagsjob täte nicht nur Tom besser, sondern auch dir. Mama, Halbtagsjobber nimmt niemand ernst. Aber sag, ich hab dich gestört. Kam ich zu früh? Ja, komm, lass mich noch 10 Zeilen diktieren. Der Brief muss morgen früh in Bern sein. Da drüben ist ein neuer Krimi in der Schublade. Ja, ist gut, Mama. Liebes Fräulein Strother, nehmen Sie bitte selber diesen Brief an Kölliker mit zur Post. Der soll unbedingt morgen früh in Bern sein, ja? Danke. Also, sehr geehrter Herr Professor, mit separater Expresspost übersende ich Ihnen eine Probe des BG1724 mit der Bitte, diese Substanz bakteriologisch überprüfen zu wollen. Punkt. Bitte, könnten Sie so freundlich sein, mir die ersten Ergebnisse telefonisch durchsagen zu lassen, sobald sie vorliegen. Punktabsatz. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie eine Viertelstunde Zeit für mich erübrigen können, damit wir ein Problem, den Wirkungsmechanismus des oben genannten Präparats betreffend, erörtern könnten. Punkt. Ich bin ab Dienstagnachmittag im Hotel Anglais. Telefon, auch Freund Strother, suchen Sie bitte die Nummer heraus, ja, und geben Sie ihm die an. Danke. Du, Mama, im Hof steht ja eure Staatskarosse. Ich dachte, dein Big Boss sei im Urlaub. Naja, der ist wieder da, weil heute 6 Chinesen mit ihrem Aufpasser durch das Haus geführt werden. Ach, kommen die auch zu dir? Na, ich hab gesagt, ich hätte die Zeit, nicht wieder mein halbes Labor zu verstecken, nur weil die 10 Minuten hereinsehen. Dafür muss ich abends mit ihnen essen. Du, ich muss jetzt noch die Klinik anrufen und fragen, wie es dem Weiß geht. Mhm. 4, 2, 3, 6, 1. Mahlzeit. Bitte Herrn Dr. Reinhardt. Ach so, auf Visite. Ach, sind Sie so freundlich, ihm zu sagen, er möchte Dr. Kowalenko anrufen. Kowalenko. Mit K wie Karl, ja? Meine Nummer 259447. Schwester, bitte könnten Sie mir sagen, wie es Herrn Dr. Weiß geht? Was? Nein, verwandt bin ich nicht. Ich bin seine Kollegin. Gut. Aber dass mich bitte dann Dr. Reinhardt anruft, ja? Danke. Urbi et Orbi, als Papst und als Pole. Völker Europas, schützt eure heiligsten Güter. Chinesen Anteportas, ja schon im Hause, ja in diesem Stockwerke schon. Frau Dr. Kowalenko, Frau Dr. Michelsberg, darf ich Ihre opulente Kantinenatzung unterbrechen, weil soeben der Verfassungsschutz diese Eilbriefe aus Sao Paulo und Moskau freigegeben hat, nachdem er herausfand, dass unser Postgeheimnis gewahrt blieb. Bitte sehr, bitte sehr, bitte sehr. Die Marken versteht sich für den Postboten. Ja, für Sie wieder nichts, Frau Dr. Michelsberg. Ach, Tom, hör doch auf mit dem Unsinn. Was ich namens der Geschäftsleitung aufs Äußerste zu rügen Anlass finde, da der an Sie, Frau Doktor, nicht vorhandene Posteingang eindeutig belegt, dass Ihr Postausgang auch zu wünschen übrig lässt, welches Rückschlüsse auf Ihre hier nicht stattfindende Tätigkeit. Aha, ich vergaß, dass Sie ja gar nicht angestellt sind in unserem Hause, was es nur umso verdächtiger macht, Sie als Frau vom Fach hier zum Zwecke offensichtlich der Werksspionage. Mama, ich sag kein Wort, dass ich dich erwischt habe. Hm? Wenn du mir 20, es dürfen noch 50 Scheinchen sein. Aha. Ja, Oma, auch dass du hier das Verbot übertrittst, betriebsfremde Personen sogar in dein Labor. Ich brauch wirklich Geld. Sag, Tom, wozu brauchst du schon wieder Geld? Die Polizei will welches. Mein Mofa fuhr bei Rot über die Kreuzung. Gib sofort den Schlüssel her. Schlüssel her? Ist das dein Dank, dass mir nichts passiert ist? Junge! Wie viel brauchst du? Na, Mama, nun lass doch dein Geld, er hat ja. Dein ausrangierter Herr Gatte, der gestern Abend wieder sehr heftig, wenn auch nicht völlig unglaubhaft geltend machte, mein Vater zu sein, hat jawohl jede weitere Zahlung unter dem Vorwand verweigert, erst einmal müsste ich und wieso auch schon wieder und hab ja erst neulich... So eine Idiotie von deinem Vater, dir ein Mofa zu kaufen. Aber Mami, sei doch froh, jetzt hast du wieder was, um über Papa herzuziehen. Du hast mir das Leben geschenkt, er nur ein Töff-Töff. Weißt du, wie wir euch in der Klinik nennen, euch und die Fahrradfahrer? Die Nierenspender, weil nur das Hirn kaputt ist. 50 im Jahr allein hier, jede Woche einer. Nun hör ausnahmsweise mal auf deine Mutter, Tom. Was brauchst du? Hm? Nein, Tom verdient doch hier, Mama. Der zahlt selber seine Strafe. Also, was verdient er denn schon? Na, was zahlen sie dir die Stunde? Hm? Na, komm da. Danke dir, Oma. Ja, was kriege ich hier? Ja, der Konzern macht ja geltend, dass in guten alten Zeiten die Lehrlinge Lehrgeld bezahlen mussten. Aber du bist doch kein Lehrling. Ja, aber gegen Schüler macht er geltend, der Herr Konzern, dass unser Ferienjob zuerst die Funktion habe, uns in Schutzhaft zu nehmen vor den Versuchungen der Diskotheken und des Undergrounds und so weiter. Ich werde mein Gehalt, genannt Sozialzuschuss, aufstocken, indem ich durch alle Abteilungen wallraffe. Mein lieber Tom, nun red keinen Unsinn, mach dich an deine Post. In 10 Minuten ist die Mittagspause um. Ich gehe telefonieren und Oma einen Kaffee holen. Hab's nicht so eilig. Tom, ja, bleibt ja bei mir hier. Sag mal, was heißt denn das, Wallraffen? Wallraffen heißt in Banken, Industrien, Versicherungen, Flughäfen, Ministerien, Redaktionen, die Kriminalität ausforschen. Zum Beispiel Spionage. Mensch, Junge, du bist ja gefährlich. Ich muss ja mein Büro vor dir abschließen. Machst du auch so Sachen, die man besser nicht wissen sollte? Das kann jedermann wissen, was ich tue. Nur Konkurrenzfirmen nicht, versteht sich. Oma, du solltest einmal beschreiben, wie dir zumute ist, wenn du Medikamente an Patienten ausprobieren lässt, die dadurch ins Gras beißen. Du hast aber eine fabelhafte Meinung von deiner Großmutter. Glaubst du wirklich, dass ich vorsätzlich experimentiere, wo ich es noch nicht verantworten kann? Nie! Vorsätzlich nicht, das glaube ich, aber... Aber irrtümlich, nicht? Und das ist ja kein Unrecht, oder? Hast du eine Idee, wie in der Medizin oder meinetwegen auch in der Flugzeugindustrie geforscht werden soll, ohne irgendwann die Forschungsergebnisse an einem Menschen auszuprobieren? Ich dachte, die klassischen Ärzte Pasteur, Koch, Salk hätten ihre Heilmittel erst an sich selber probiert. Richtig, aber ein Chirurg kann ja nicht eine neue Methode an sich selber probieren. Womit du wunderbar abgelenkt hast. Chirurgen experimentieren ja kaum für die chemische Fließbandindustrie. Sie stehen nicht im Solde des Kapitalismus wie ihr Industrieärzte und Chemiker. Das heißt, unter dem Stress Gewinn machen zu müssen, außer für sich selbst. Papa sagt, ein stattlicher Prozentsatz der Krankheiten sei den Nebenwirkungen eurer Medikamente zu verdanken. Natürlich. Und der Wahllosigkeit der Ärzte, sie zu verschreiben. Neulich sagte einer ganz witzig, die Pharmazie schaffe erst die Ursachen ihrer Notwendigkeit. Naja, aber wenn das stimmt, dann müsste man folgern, Sir Alexander Fleming hab alle Leute erst krank gemacht, damit er ihnen sein Penicillin verkaufen kann. Also, ob das nicht ein bisschen übertrieben ist. Oma, wie oft hast du gesagt, wie elend dir zumute ist, wenn du zwischen Leningrad und Sao Paulo deine Pülferchen verteilst, ohne zu wissen, ob die den Patienten aufhelfen oder in die Urne? Also jetzt denk nicht so schlecht von deiner Oma. Ich bin noch nie losgefahren, erstens, ohne einen Zentner vorklinische Untersuchungsergebnisse studiert zu haben. Aber sind die denn nicht auch schon schön gefärbt durch Ärzte und Biochemiker, die schließlich ihren Brotherren in den Fabriken brauchbare Ergebnisse ihrer Forschung bringen wollen? Nein, da bist du im Irrtum. Das ist streng getrennt. Also, wer zum Beispiel eine Substanz hergestellt hat, die Mäuse sediert... Sediert, was heißt denn sedieren? Wo ist denn dein Latein? Sedere sitzen, zur Ruhe bringen. Aha, danke. Also einer hat ein Mäuseberuhigungsmittel. Ja, und dieser Forscher ist nie der gleiche, der diese Mittel auch an Menschen probiert. Sondern? Ein Dutzend Wissenschaftler probiert zunächst an Ratten die tödliche Dosis. Pass auf, wiegt eine Ratte 300 Gramm und stirbt schon an einem Gramm, kann man erste Rückschlüsse ziehen. Die Toxikologen sind die Ersten, die weiterprüfen. Wüsste ich, was Toxikologen sind? Giftkundler und sind meist Teamworker. Wenige von denen können sich einen Namen machen. Und damit fällt eine Versuchung, für manche eine große, schon einmal weg. Und zweitens kriegt ihr aber doch Prämien, Gehaltserhöhungen, wenn ihr etwas gefunden habt. Ja, sicher. Die finanziellen Versuchungen sind da, aber viel mehr bei den Klinikern als bei unser einem. Du musst doch bedenken, Tom, ich könnte doch keinen Professor ein zweites Mal dazu überreden, ein neues Medikament für meine Firma zu prüfen, wenn ihm am ersten, den ich anbrachte, ein Patient gestorben wäre. Wieso? Kann der das nicht leicht vertuschen? Doch, aber sein Assistent, da fährt's immerhin. Hat doch niemand gern, wenn ihm Patienten sterben aufgrund neuer Heilungsversuche. Vergiss die Konkurrenz nicht. Warum soll denn einer mit mir arbeiten, wenn er bei Medikamenten unserer Konkurrenzkonzerne sicherer wäre? Wohin Oma musste demnächst, solange ich noch Ferien habe? Singapur. Zu langer Flug, zu kurzer Aufenthalt. Willst du trotzdem mit? Oh, das wäre spitze. Aber zu teuer. Na, Omi, in bald 2 Jahren habe ich's Abi und du deine Rente. Dann nimmst du mich als Kofferkuli auf jede Reise mit. Wir machen alle Discos unsicher zwischen Marbella und San Francisco. Du, wir könnten ja auch... Mama? Der Weiß ist tot. Als du anriefst, war er schon gestorben. Gestorben, nennt das der Chef. Ich sag umgebracht. Nachweislich das dritte Opfer der Fusion. Was haben die denn hier angestellt mit diesem Angestellten? Ich bitte dich, sei jetzt nicht witzig. Abgestellt hatten sie den Angestellten. Als er aus dem Urlaub kam, hatte er zwar noch ein Büro, doch keine Arbeit mehr. Ist das nicht herrlich? Fortlaufendes Gehalt? Ausbleibende Arbeit? Und wenn Arbeit alles war, was einer hatte? Ach, Mama, immerhin 10.000 im Monat hatte er auch. Aber keine Anerkennung. Möchtest du dafür bezahlt werden, dass du nicht mehr mitarbeitest? In einem Werk, das im Wesentlichen du aufgebaut hast? Fast 30 Jahre lang? Hat der Böblinger ihn umgebracht? Jawohl, der Böblinger. Mein Chef. Nun ist er tot. Nachdem er den ersten Infarkt überlebt hat. Mein lieber Tom, soziale Probleme sind nicht nur finanzielle. Die Arbeit, die man ihm genommen hat, unter den demütigendsten... Mahlzeit, die Damendoktoris. Ach, Herr Böblinger. Was führt Sie zu mir? Darf ich Ihnen meinen Enkel vorstellen? Tom arbeitet in den Ferien als Briefausträger bei uns. Na, toller Wetter. 3 Generationen in unserer Firma. Na, wie gefällt es Ihnen, unsere Hauspost? Oh, ja, schon angenehm, wenn man die Alten nicht pausenlos anpumpen muss. Also, Wiedersehen allerseits. Wiedersehen, Herr Michelsberg. Thomas, bitte, komm nicht erst wieder nachts heim. Haben Sie schon gehört, Herr Böblinger? Dr. Weiß ist tot. Schrecklich, ja. Ja, ich muss gleich rüberfahren. Drei Kinder. Finden wir was gegen Infarkte? Weiß hat nie verwunden, dass ihm die Leitung von Fleschheim abgenommen worden ist. Nein, es ist der Stress hier überhaupt. Ich werde nicht so alt, wie Weiß immerhin wurde. Toll, Frau Michelsberg, Ihre Publikation über die Schocklunge. Gratuliere Ihnen. Auch Ihnen, Frau Kowalenko, zu dieser Tochter. Welche Publikation meinen Sie denn? Ich meine, Katja hat ja schon 3 Arbeiten publiziert. 3 in 7 Monaten. Ach, Mama, du übertreibst. Ich bin doch nur Co-Autor. Sagen wir doch, wie es ist. Sie sind die Negerin für die 2 Männer, deren Namen vor Ihren da gedruckt stehen. Es ist immer dasselbe. Und genau aus diesem Grund bin ich getürmt aus der Klinik und umgestiegen in die Industrie. 3 Arbeiten haben Sie in 7 Monaten gemacht. Wie lange wird sie Ihr Professor daran hindern, sich von ihm zu emanzipieren? Denn wenn Sie sich erst habilitiert haben, lange kann der Professor seinen Namen nicht mehr gut über Ihre Arbeiten drucken. Doch, kann er doch. Solange ich in seiner Klinik den Neger mache. Aber er ist nicht unanständig. Er ermutigt mich zu vielem, wozu ich selber die Courage kaum fände. So, ich habe jetzt meine Mittagszeit sehr überzogen und Mama deine auch. Wo sind denn meine Autoschlüssel? Ach, da, ja. Auf Wiedersehen, Herr Böblinger. Auf Wiedersehen, Frau Doktor. Pass auf, wie du fährst, Kind. Ach, Mama. Frau Dr. Kowalenko. Ja? Hat Ihr Hauspostenkel Ihnen schon die Flugkarte gebracht? Flugkarte? Nein, wohin? Na, Sie fliegen morgen mit Dr. Levinson nach Madrid und sagen dem Gesundheitsministerium, dass diese 2 Toten in Sevilla und Saragossa unmöglich in einen Zusammenhang mit unserem angeblich kontaminierten Kontrastmittel gebracht werden können. Was, ich? Ich soll da hinfliegen? Mhm. Ich, die ich Ihnen 2-mal schriftlich gab, dass dieses Zeug verdreckt ist und vor dem Verkauf neu sterilisiert werden muss? Ich weiß, dass Sie gewarnt haben. Ich gewarnt, untersagt hatte ich den Vertrieb dieses Giftes. Warum erregen Sie sich? Habe ich Ihnen einen Vorwurf gemacht? Ich errege mich nicht nur, wenn man mir etwas vorwirft, sondern wenn Menschen sterben, obwohl ich voraussagte, schriftlich wie mündlich, dass die ganze Septemberproduktion von dem Zeug verseucht ist. Ja, weil Sie kein schlechtes Gewissen haben, sollen Sie unsere Wortführerin in Madrid sein. Ihnen glaubt man's, dass der Tod dieser 2 Spanier nicht auf unser Konto geht. Melden Sie mich lieber krank in Madrid und schicken Sie einen, der selber die Wahrheit nicht weiß und daher so überzeugend für uns lügen kann, wie ich's nicht könnte, weil ich weiß, wir sind schuld. In Madrid bezweifelt niemand, was Sie sagen. Und darauf allein kommt es jetzt an. Die Situation ist prekär genug. Also, wollen Sie mir wirklich zumuten, dass alles, was ich da unten für uns aufgebaut habe, vielleicht verspielt wird? Von diesem verdammten Saft, der zwar ganz gut war, als ich ihn dort einführte, von dem aber die Septemberproduktion verschmutzt dorthin kam. Ja, bin ich denn schuld, weil 2 Abfüller sich die Hände nicht gewaschen haben, als sie vom Klo kamen? Ja, ich habe weder deren Enterokokken ins Vasografin hineingebracht, noch habe ich davon gewusst, dass die Septemberproduktion entgegen ihren Warnungen verkauft wird. Ich bin so unschuldig an diesem Skandal wie Sie. Aber im Gegensatz zu Ihnen fiel mir es nicht ein, die Firma jetzt im Stich zu lassen. Tue ich das? Nein, ich lasse nicht im Stich. Ich gehe so weit zu sagen, ich reise und übernehme die sehr peinliche Aufgabe, Schadenersatz in Aussicht zu stellen. Und Schadenersatz? Wahnsinn wäre das. Wie gehen wir dazu? Also, ich verbiete... Jetzt lassen Sie mich ausreden. Ich stelle Schadenersatz in Aussicht, ohne zuzugeben, dass die an unserem Zeug gestorben sind. Eben damit es nie genau untersucht wird. Und Philanthropen sind wir ja noch nicht, wenn wir da einer Witwe oder Waisen oder Eltern etwas zahlen, nicht? Kommt in jedem Fall billiger, als wenn wir wegen dieser Toten durch die Presse gezerrt werden. Aber verlangen Sie nicht, Herr Direktor, dass ich wissenschaftlich nachweisbar Unsinn erzähle und mich und uns alle und die ganze Firma lächerlich mache in Madrid. Dass Enterokokken in unserer Lieferung sind, können wir ja nun wirklich nicht ableugnen. Die Spanier sind doch nicht blind. Nein, 3-mal nein, wir zahlen nicht. Hier, lesen Sie. Die Spanier beklagen sich ja nur. Die fordern ja nichts. Sie sind es, die wieder einmal Gespenster sieht. Als ich mich das letzte Mal von ihrer Panik anstecken ließ, hat uns das Millionen gekostet. Sie erklärten kategorisch, GT20 werde, ich weiß nicht wie viele, Hepatopathien verursachen. Es hat aber keinem geschadet. Das können Sie noch gar nicht ermessen. Nur unserer Bilanz hat es geschadet. Denn ich ließ mich zurückhalten durch Sie, bis die Japaner den Markt erobert hatten. Und die bringt da keiner mehr weg. Sie sind der bessere Mediziner von uns beiden. Aber ich kann exakter abwägen, ob die Firma auf meinem oder auf Ihrem Wege die größere Chance hat, mit einem blauen Auge davon zu kommen. Fliegen Sie also morgen früh. Ja, glauben Sie im Ernst? Ich kann spanischen Professoren zumuten, verseuchte Ware aus dem Ausland für Bakterien frei zu erklären? Das sollen die nicht. Die Spanier sollen nicht behaupten, dass in dem Zeug keine Enterokokken gewesen sind. Sie sollen nur bestätigen, dass der Tod diese beiden auch ohne uns geholt hätte. Einverstanden? Ich fahre. Doch unter der Bedingung, dass Sie mich ermächtigen, unter der Hand mit Schadenersatz Frieden zu machen, wenn die uns nachweisen... Können die nicht! Wenn Sie nur festbeharren auf unserem Standpunkt, dass die nicht zu leugnende Verschmutzung des Zeugs in Spanien bei der Umfüllung passiert sein muss, dann hat den Schwarzen Peter die Iberia Pharma im Port. Ich helfe loyal, weiteren Schaden abzuwenden von der Firma auf die Weise, die ich vorschlug. Das heißt, fair auch gegenüber den Opfern. Doch wenn Sie mir das verbieten, dann reise ich nicht. Frau Kowalenko, was Sie da tun, nennt der Gesetzgeber beharrliche Dienstverweigerung. Hier hat einer die Verantwortung. Dieser eine bin ich. Vor der Firma mag sein. Ich habe die für meine Integrität. Ich biete an zu reisen, um zu tun, was ich verantworten kann. Tut mir leid. Ich bestehe auf Befolgung meiner Anordnung. Sie bestehen darauf, dass ich in Madrid gegen alle ärztlichen Prinzipien verstoße? Dann reise ich nicht, dann gehe ich lieber. Sie gehen lieber? Ach so. Sie wollen gehen. Akzeptiert Ihre Kündigung, Frau Doktor. Ist akzeptiert. Kündigung? Aber ich wollte... Ich verstehe, Sie haben gekündigt. Sie wollen uns verlassen. Sie wissen, dass Sie... Wir haben jetzt 3 Uhr. Ab Ende des heutigen Arbeitstages, also um 16.30 Uhr, Ihr Büro nicht mehr betreten dürfen. Tut mir leid. Guten Abend. Nach 9 Jahren. Rausgeworfen. Nach 9 Jahren. Nein. Oh Gott, nein. Er hat mich nicht. Ich habe mich rausgeworfen. Oh, was bin ich für ein Idiot. Das Kaffeewasser schon aufgesetzt. Fein. Ja, schau dir diese Bücher rasch durch. Alles Medizin, also vermutlich veraltet. Aber wenn ihr was brauchen könnt oder für Tom was aufheben wollt, nimm's mit. Den Rest holt Montag der Antiquar. Ich räume. Also deshalb bin ich auch hier, um über all das zu reden. Übrigens kommt auch deine Tochter. Na ja? Ja, ich habe ihr etwas zu sagen, das sie hoffentlich dank deiner Gegenwart anhören wird. Ohne Krach. Du, dein Bild, dein schönstes, diese mexikanische Madonna, die holen wir aber zurück von der Galerie Bleichmann. Oh, ja? Werner, du bist ein Rührender. Ich wünschte, meine Tochter hätte so viel Verständnis. Aber sei doch ehrlich, ein Bild, eine Madonna, was sagt die euch noch? Aber so brauche ich nicht das Geld für diese verdammten Zinsen von der Bank abzuheben. Hab mal gelesen, das sei der Anfang vom Ende, wenn man sogar die Zinsen nicht mehr verdient. Entschuldige, Lydia, aber du bist doch nicht arm. Der Böblinger muss doch was ausspucken. Na, bis jetzt noch nicht. Bis jetzt habe ich nur die Anwaltskosten. Du vergisst, dass ich gekündigt habe. War verdammt blöd. Ah, das Kaffeewasser. Sieh dir die Bücher inzwischen an. Du bist in Panik, Lydia. Ich habe dich hergebeten, weil du den Bungalow zuerst angeboten kriegen sollst. Ja, wäre doch schön. Er blieb in der Familie. Und Tom wohnt eines Tages hier. Du glaubst, ich nutze das aus. Das Haus bedeutet dir zwar wenig, ich weiß, aber der Garten alles. Gerade jetzt, wo... Wo du eine andere Arbeit doch nicht mehr findest, willst du sagen? Nein, das will ich nicht sagen. Kommt auch gar nicht in Frage, dass du verkaufst. Entweder stellt dieser Gangster dich wieder ein, oder musst dir so viel zahlen, dass dein Haus hypothekenfrei ist. Ach Gott, komm, das Geld. Die Arbeit fehlt mir. Lauter Absagen. Niemand nimmt mich, weil ich zu alt bin. Aber wer mit 59 noch selber wagt zu gehen, der gilt als dermaßen rebellisch, da nimmt ihn niemand mehr. Du weißt so viel von dieser Firma, als dass die sich's leisten könnten, dich wegzuschmeißen. Du hast aus einem anständigen Motiv dich geweigert. Sonst hast du dir nicht zu Schulden kommen lassen. Komm doch morgen in meine Praxis und arbeite dich wieder ein in die Alltagsmedizin. Zwar, meine Frau, wie so oft zweite Frauen, ist ja noch immer dermaßen eifersüchtig auf dich. Oh, Werner, das ist lieb von dir. Aber wohin führt das, wenn ich jetzt im Alter noch 2 Jahre als Lehrling praktiziere? Und dann mit 61 endlich die eigene Praxis eröffnen? No. Nimm mir das Haus ab, denn hier im Ort kann ich ja doch keine Arbeit finden. Du hilfst mir damit und Katja und Tom. Ach, der wollte ja auch kommen. Vielleicht. Ja, was Tom ankündigt, kündigt er immer nur vielleicht an. Zuverlässig wie ein Dackel, der Kerl. Oh, hallo. Freut mich, dass du schon kommst, Katja. Solange der Werner noch da ist. Es ist eine so seltene Freude, euch mal gemeinsam zu sehen. Wann kommt denn Tom? Rechne nicht mit ihm, vielleicht kommt er dann. Also haut euch nicht. Ich hol dir nur eine Tasse. Du wirst ja immer schöner. Im Ernst? Ja, das ist doch klar. Weil ich zum ersten Mal im Leben einen guten Liebhaber habe. Nicht nur eine Wärmflasche. Und du bist wieder dicker geworden. Wie siehst du das, wenn ich sitze? Also kahler bist du auf jeden Fall. Mit deinem tollen Liebhaber. Das wird ja nun bald ein trauriges Ende finden. Wieso? Willst du uns bei seiner Frau denunzieren? Im Gegenteil. Ich bin erleichtert, dass du endlich wieder bemannt bist. Seither drangsalierst du mich nicht mehr mit Anwalt und Psychiater wegen Tom. Doch dein Freund kommt ja nur ins gleiche Gefängnis. Nicht in die gleiche Zelle wie du. Mein liebes Kind... Ich bin weder dein Liebes noch dein Kind, mein Ausgeschiedener. Außerdem Gefängnis. Spinnst du? Dein Chefarzt-Star kann unmöglich glaubhaft machen, dass er nicht gewusst hat, wie seine Geliebte im hiesigen Spital Schocklungenpatienten durch Gewebeentnahme den Rest gibt. Mach mich nicht wahnsinnig mit deinem Dozentenschritt. Setz dich, wenn du mit mir reden willst. Also bitte. Gut, setz ich mich eben. Ich weiß seit Jahren, wie neidisch du bist, dass ich im Gegensatz zu dir wissenschaftlich arbeite und publiziere. Katja, die Spatzen pfeifen's von den Dächern. So, die Spatzen. Dass wenigstens 2 Schocklungen ex gegangen sind. Ich gehe sofort, wenn du wieder meinen Erziehungsberechtigten spielst. Über meine Arbeit rede ich mit meinem Chef, nicht mit einem Aspirinverteiler, der seine Komplexe an der Frau abreagiert, die ihm durchgegangen ist. Du hast mich unter der Vortäuschung, über meine Mutter zu sprechen, hierher gelockt. Und ich kam, um zu verhindern, wenn ich's noch kann, dass sie dir und deiner dummen Laborantin für einen Apfel und ein Ei dieses Haus schenkt. Ah, das ist längst besprochen. Ich nehme es nicht. Das Haus. Ach, Mama, es ist ganz unangebracht, deine Diskretion. Und so lange allein zu lassen. Warum? Ihr lebt doch noch. Ach. Und vom Haus habt ihr doch auch schon gesprochen. Nur weil Katja natürlich überzeugt ist, ich hätte es dir schon abgeschwatzt. Ich nehme es nicht. Lege aber monatlich was dazu, wenn das Haus in der Familie bleibt. Ach, in deiner oder in meiner? Du weißt, Mama, Werner tut immer noch so, als seien wir noch gar nicht geschieden. Ich hab schon gesagt, ich tue was dazu, wenn deine Mutter im Haus bleibt. So. Ach, dank dir, Junge. Nein, nein, aber das kann ich nicht annehmen. Nein, wenn du es nicht nimmst und auch Katja hier nicht einzieht, dann kommt's halt unter den Hammer. Es ist nicht zu ändern. Mama, du musst doch begreifen, ich kann in unserem Nest nicht bleiben. Sobald ich nur einen Schritt weiter bin mit meiner Arbeit, muss ich in eine Universitätsstadt. Außerdem kommt das gar nicht in Frage, dass du verkaufst. Du ohne diesen Garten, das geht doch gar nicht. Mama, nimm doch endlich Vernunft an und nimm unseren Vorschlag an, mit Tom, der jetzt Herbstferien kriegt, zu verreisen. Ach, bis du zurück bist, ist dann vieles einfacher. Vieles einfacher? Kannst du dich vielleicht nicht noch ein bisschen allgemeiner ausdrücken, Kind? Mama, heute, spätestens morgen, kommt mein Chef dich besuchen. Der ist ein passionierter Weichensteller. Warum geht Riemenschild dann nicht zur Bahn, anstatt auf Kosten ahnungsloser Patienten Weichen zu stellen, um doch noch Professor zu werden? Ach, Wernerchen, nun lass doch. Du tust ja, was du kannst. Aber Riemenschild kann, was er tut. Und was soll er in meinem Fall tun können? Als Klinikchef nichts. Oder? Als Parteimann aber viel. Er will's dir selber sagen. Fraglich, ob die Partei noch lange Lust haben wird, wenn erst im Städtchen ruchbar geworden ist, wie ihr euch da im Krankenhaus an Patienten vergeht. Red doch nicht so viel. Katja! Mir zu lieb. Ich hab doch Sorgen genug. Setzt nicht euren Scheidungszank fort, hört doch wenigstens an, was Werner dir... Ach, Mama! Werner hatte noch nie im Leben was zu sagen, was man nicht schon wusste, bevor er den Mund aufgemacht hat. Natürlich weißt du, dass dir im Krankenhaus Leute ex gehen. Mama, entschuldige bitte, aber jetzt gehe ich. Sorg dafür, dass Katja mich anhört, Lydia. Sonst hört sie das nächste Mal vom Staatsanwalt. Für dich, Feld-, Wald- und Wiesendoktor, gibt's natürlich überhaupt keinen Irrtum. Weil deine Sprechstundenhilfe nicht merkt, wenn dir einer ex geht. Hast du überhaupt seit dem Vietnamkrieg noch eine Fachzeitschrift gesehen? Vorher hat ja in aller Welt kein Mensch auch nur geredet von Schocklungen. Jeden Tag bei jedem, ich weiß nicht, vielleicht 20. Verkehrsunfall, der zum Tode führt, sterben die Leute an Lungenversagen. So erfolgsversprechend zunächst auch die Primärbehandlung aussieht. Danke, danke, danke, Frau Doktor, für dieses Privatismum. Dürfen deine Mutter und ich in Demut hinweisen auf die Tatsache, dass wir auch einmal Medizin studiert haben. Werner, zu einer Zeit, als kein Mensch überhaupt wusste, was da geschieht, wenn einer wegstarb an der Schocklunge. Und wenn es nach dir ginge, würde noch heute nicht gefragt, wie es in der Lunge solcher Schwerstkranker aussieht. Forschung, außer an dem Körper des Forschers selber, ist und bleibt. Nur dann erlaubt, wenn wenigstens potenziell der Versuchsperson zugutekommt, dass an ihr ein neues Medikament oder ein neuer Eingriff erprobt wird. Für euch aber, dich und deinen Chef, ist die Versuchsperson, die nicht gefragt wird... Das solltest du herausforschen. Wie man einen Komatösen am Respirator, Tubus im Hals, noch befragen kann, welche Hilfen er zulässt. Du willst mit deinem Kollegen über medizinische Ethik ablenken und von den ganz konkreten Einzelfällen, die hier... Ja, leider auch mir, Katja, so zurückgezogen ich doch schon ein Vierteljahr hier lebe, wurde der Klatsch zugetragen. Und zwar von einem unserer Kollegen. Und der wusste sehr genau, dass du die Anästhesistin warst, die mit der Zange durch die Brustwand hindurch Biopsien der Lunge an präfinalen Patienten auf der Intensivstation durchführte, um diese Technik beherrschen zu lernen. Das darfst du nur an Leichen. Ah. Ach, sieh mal da. Meine Mutter und mein Ausgeschiedener haben sich gegen mich verschworen. Welcher Kollege, Mama, hat dir's gesagt? Rossmann Senior! Der dir einst sehr gewogen war. Er... Ach! Er hat einen Zuträger aus dem Krankenhaus. Verdammt nochmal, wer kann das sein? Das ist nicht das Problem, sondern wie du das verantworten willst. Wenn demnächst unser Name durch die Presse geschleift wird, weil ein Prozess... Ach, wo kein Kläger, da kein Richter. Ich werde Rossmann stellen, den alten Quatschkopf, und ihn zwingen, seinen Informanten preiszugeben. Der Unterbruch des Dienstgeheimnisses... Sei vorsichtig. Ich gebe Werner recht. Rossmann kann sich das doch nicht erfinden, dass ihr eine Frau nicht weniger als 9-mal punktiert habt. Ja, 9-mal. Was wohl immerhin beweist, dass nicht jedermann dran stirbt, wie Werner unterstellt. Ich möchte doch wissen, wie die überhaupt erfahren hat, dass sie auch nur einmal punktiert worden ist. Wer hat ihr von neunmal gesprochen? Ach. Ach ja. Ach, jetzt weiß ich, wer sie informiert hat. Also findest du das noch interessant? Angesichts der Ungeheuerlichkeit, dass ihr ahnungslose Patienten, Geheilte, unter dem Vorwand, eine Nachuntersuchung sei nötig, zu einem Anästhesisten bestellt? Zu einer Anästhesistin, willst du sagen. Nämlich zu mir. Ich sage gar nichts. Und? Verdammt nochmal, warum lässt du mich das sagen? Sag's deiner Mutter selber. Katja! Was ist passiert? Na ja, Mama, ich hatte großes Pech. Die Frau, von der Werner spricht, ist zu meinem Unglück. Mein Unglück, mein Unglück, mein Pech. Wie typisch für dich, von deinem Pech zu reden, statt von dem dieser Frau. Sie hat's nicht gemerkt, immerhin. Im Gegensatz zu mir. Ich habe vor Entsetzen fast den Verstand verloren. Nicht gemerkt? Ja, soll das heißen, nein, sie ist tot? Nein, die nicht. Ich machte die Lungenpunktion. An einer gesunden, wohlgemerkt unter dem Vorwand der Nachuntersuchung. Das weiß ich ja nun schon. Und? Es ging eben schief. Die fiel völlig zusammen, die Lunge. Pneumothorax. Oh mein Gott. Ja, nicht nur. Sogar Spannungspneu mit Verdrängung der Brustorgane. Und als sei das nicht genug, nachfolgender Herzstillstand mit Kammerflimmern. Als ich fast tot war, konnten wir sie endlich zurückholen. Nach dreimaligem Defibrillieren. Also ist nun mein Verhör beendet, Herr Generalstaatsanwalt! Das ist dein Dank, dass ich dich warne. Du, ein Kollege rief am Donnerstag an und wollte von mir hören, was er tun könne, den Namen Michelsberg aus einem Prozess herauszuhalten, den eines euer Opfer anstreben wird. Mein Gott, wie hieß denn noch diese Frau? So eine kleine, dicke, eine Schneiderin ist sie. Ich wüsste das. Für dich, wie man hört, haben Opfer keine Namen. So wenig wie für Generale. Werner, hüten wir uns etwas schon deshalb zu verteufeln, weil es uns nicht zustoßen kann, da wir verschiedene Berufe haben. Diese Frau kann mir nichts anhängen. Und ob. Du, die verklagt dich wegen Körperverletzung. Also ein Prozess. Das ist Tom. Sagt es Tom noch nicht. Ah, Tom! Ah. Mein Junge, grüß dich. Komm rein. Ah, Oma. Na komm. Oh. Tag. Herr Vater. Tag, mein Junge. Mama. Sehr erfreut, ehrlich, mehr als erschreckt, dich hier zu sehen. Ich als Einziger krieg natürlich keinen Kuss. Nur noch, wenn ich dir Geld gegeben habe. Reine Pädagogik, ja. Du Armer, daher du eben fast immer ungeküsst durch die Welt gehst. Hier, statt Blumen, Oma, die du ja selber hast. Och, Junge, heb doch dein Geld auf. Tomaten habe ich doch auch selber. Und Äpfel. Ja, irgendwas muss man nun mal im Supermarkt bezahlen. Will man noch Cognac auffinden. Tom! Um Gottes Willen. Ja, aber so eine Flasche kostet doch... Ja, was kosten die? So schmeckt sie aber auch. Na, jedenfalls vermute ich's, wenn ich immer sehe, wie sich mein Vater heimlich damit betrinkt, gell, Papi? Thomas, diese Flasche, die geht sofort zurück, ja? Tom, du hast sie gestohlen. Also Mama, du hast eine Ausdrucksweise, die an Verleumdung grenzt. Jawohl, gestohlen! Und du bist... Siehst du, Oma, die einzige Möglichkeit für mich, armes, scheidungsgeschädigtes Kind meiner Erzeuger einmal einig zu sehen, besteht darin, sie gegen mich aufzubringen. Schon das allein ist es mir wert, eure Eintracht, diesen Cognac adoptiert zu haben. Gestohlen hast du ihn. Katja, unser Sohn, ein Ladendieb. Also ich lehne jede Verantwortung Herr ab. Herrgott, wegen einer Flasche Cognac. Man hat den Verdacht, ihr wollt nur ablenken von dem, was ihr angestellt habt. Thomas, bitte! Ich bin enttäuscht. Ich verstehe nicht, dass du stiehlst. Es ist ehrlos. Thomas, du fährst mit mir nach Haus. Dein Zuhause ist nicht meins, leider. Ach. Leider? Hast du gesagt leider? Also bitte, Thomas, du kannst gern, wenn es dir bei mir nicht gefällt, dich von Papas neuer Frau adoptieren lassen. Guten Abend, liebe Eltern. Ach. Darf ich fragen, was du, die Erziehungsberechtigte, gegen unseren Dieb zu unternehmen gedenkst? Nichts. Denn was ist ein Dieb gemessen an dir? Einem, der seine berufstätige Frau mit einer Laborantin betrog. Zugegeben, ein Unterschied ist zwischen uns. Frau Riemenschild, die du mit ihrem Mann betrügst, ist nicht berufstätig. Kinder! Jetzt wascht eure Unterwäsche daheim. Ist das nicht Riemenschild, der da durch den Garten kommt? Ja, doch. Ja, ja, ich geh mal aufmachen. Katja, Katja, bitte gib Acht, dass deine Mutter ihr Haus nicht verkauft. Es würde sie derart... Ach, wozu auch? In 10 Minuten hat sie wieder einen Job. Oh. Was der alles kann, dein Weichensteller. Ach, Wörnerchen, Wörnerchen, nicht so vergrämt. Vielleicht wird aus dir auch noch was. Also mir genügt's, Arzt zu sein, wenn ich an dir sehe, wozu Mediziner fähig sind. Katja, hallo. Hallo. Guten Abend, Herr Kollege. Danke, Herr Riemenschild. Ja, lieber Paul, du siehst, wir hatten Familientag. Tom ist auch erst vor 2 Minuten weg. Setz dich doch. Aber da bleibe ich doch gar nicht, wenn ich hier einen Familientag störe. Ach, was du unsere Familie nennst, ist bekanntlich gestört genug und nie so friedlich, wie wenn sie durch Außenstehende gestört wird. Ja, darin unterscheidet sich von keiner anderen Familie. Immerhin, wenn Tom auch hier war, wie du sagst, war ja die Familie wieder komplett. Sie vergessen, dass ich auch eine Frau habe, die übrigens wartet. Lydia, ich fahr los, sei bedankt. Ich danke dir, Werner. Komm bald wieder. Katja? Ja? Pass auf unseren Sorgensohn auf, ja? Ach, wie sollte ich das können? Ich hätte gar nichts dagegen, müsste der mal sitzen. Dann führe er wenigstens nicht wie ein Amokläufer-Muffer. Ach, Paul, ihr Politiker solltet Minderjährigen verbieten, was anderes als Rad zu fahren. Fahren denn die Jungen blöder als wir Alten? Also alles Gute allseits. Wiedersehen, Herr Michelsberg. Ich begleite dich hinaus, Werner. Danke. Deine Mutter ist weg. Du kannst mir einen Kuss geben, Katja. Was bringst du für Mama? Ja, du weißt das ja. Erhält man eine sehr positive Botschaft, folgt dir die negative auf dem Fuß. Also bitte, so red nicht in Rätseln. Was? Die positive bringe ich deiner Mutter, die negative dir. Du wirst angezeigt. Ich auch. Angezeigt? Ja. Dein Reitunfall ist gestern Abend gestorben. Das weiß ich doch seit heute früh. Ja, weißt aber doch nicht, dass ihr Freund, der dieses Ladenmädchen überhaupt erst auf ein Pferd gesetzt hat, ein wild gewordener Knabe, der... Ja, und? Sein Vater ist der Anwalt einer Großindustrie. In der Partei natürlich. Der sich noch einen Aufsichtsratsvorstandsposten verdienen könnte, brächte er gegen mich anlässlich der Landtagswahl im Herbst einen spektakulären Prozess zustande. So. Ach, Mama, du kommst gerade recht. Ja? Ja. Wir werden angezeigt, Paul und ich. Weil diese Denunziantin, von der ich dir schon erzählt habe... Moment, umgekehrt. Ich habe dir zuerst erzählt, was die Stadt erzählt. Ist was Neues? Ja, ein nicht ungefährlicher Jurist bekam denunziert, dass Katja bei einem linken Hämatopneumothorax auch noch rechts biopsiert hat. Mein Gott, wie kannst du sowas machen? Und? Ja, gestorben. Aber nicht an deiner Biopsie, Katja. Gestorben wäre die sowieso. Roten oder weißen Wein, Herr Riemenschild? Also Samstagnachmittag und nach einem solchen Morgen ist jeder recht, danke. Sie wissen, Frau Kowalenko, warum ich gekommen bin? Ja, fast weiß ich nichts, fast. Katja, rot oder weiß? Also nach dieser Nachricht tut's Wein nicht. Da brauche ich schon einen großen Cognac. Hier eine Visitenkarte. Wenn Sie diesen Clubbruder anrufen morgen früh, nein, Montag früh, Frau Kowalenko, hören Sie, dass Sie sofort in Freiburg anfangen können. Freiburg? Oh, eine kleine, aber sehr gute Firma. Wie haben Sie das geschafft, Herr Riemenschild? Geschafft hat das unsere Bank für Gemeinwirtschaft. Aber lassen wir das. Wer kriegt, der soll die Hand aufhalten und die Augen zumachen. Ja, da haben Sie recht, aber Sie sollen doch spaßeshalber wissen, dass ich natürlich auch von der Firma einen langen Ablehnungsbrief bekam. Das müssen Sie lesen. Moment. Ich hole ihn. Der Baulöwe, dem ich den Auftrag zuschanzte, den neuen Flügel der Klinik anzubauen, brauchte meine Vermittlung bei der BFG. Und da fiel mir deine Mutter ein und ich dachte, er ist doch der Schwager dieses Freiburger Pharmazeuten, nicht? Na, also, genug davon. Katja, kommst du heute Nacht zum Boot? Aber nicht vor 11. Wir haben Gäste, Parteileute. Ich habe extra 2 alte Jungfern ohne Auto dazugeladen, damit ich einen Grund habe, die heimzufahren. Und dich noch sehen kann. Mhm. Für eine Viertelstunde. Danke. Schlaf mit deiner Frau. Aber Liebling, sei doch nicht dumm. Sie verreist doch... Ja, dann fahr mit ihr. Der hübsche Kriegsdienstverweigerer auf meiner Etage, der macht mich immer ganz schwach, wenn er seine Ärmel hochkrempelt. Alles verweigert der bestimmt nicht. Morgen, Kuno. Morgen, Herr Dr. Hase. Nun, Kuno, sind wir soweit. Haben Sie die Leiche von Gunnel Klippe seziert? Jawohl, Herr Doktor. Wo bleibt mein Besteck? Bitte, Herr Doktor. Wo sind denn die Organgewichte? Schon da, schon da. Nur der Inhalt der Messbecher noch nicht gewogen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Doktor. Tag, Günther. Du bist Vater geworden, habe ich gehört. Gratuliere. Katja, danke. Eine Tochter. Meine Frau kommt morgen schon nach Hause. Ruf sie doch mal an. Sie freut sich. Mhm, das mache ich. Ich rufe sie an. Sag, darf ich das da hier lesen? Hat dir die Staatsanwaltschaft wenigstens eine Kopie des Krankenblatts gegeben, das sie bei uns beschlagnahmt hat? Hat sie nicht. Natürlich nicht. Das Gericht will ja nicht, dass ich hier nur das finde, was ihr da oben eingetragen habt. Kannst du dir vorstellen, wie mir heute zumute ist? Alles ist nun diskreditiert. Alles, was wir zur Schocklunge herausfanden. Unsinn. Bei wem schon? Diskreditiert. Wenn Kunstfehler künftig definiert werden als Verstöße gegen anerkannte Regeln ärztlicher Kunst, könnte man sie ebenso definieren als Verstöße gegen das Verbot, neue Wege zu suchen. Ein solches Verbot wäre absurd, da bekanntlich auf zig Irrwege höchstens ein Hilfreicher kommt. Rumquatschen im Städtchen allein kann euch aber die Staatsanwaltschaft nicht auf den Hals gebracht haben. Wenn du mich fragst, war es die Erna Samil, weil sie bei meinem Chef nichts werden konnte. Sie hat es privat versucht, als es beruflich nicht ging. Sie ist die Denunziantin. Warum seid ihr aber auch ausgerechnet da an dieses Mädchen geraten, die Gunhild Klippe? Frag doch meinen Chef, der kommt ja gleich. Das hat doch keiner geahnt, dass ihr Freund Jurist ist und Mediziner in seiner Clique hat. Und ganz besonders schlimm für mich ist, dass ausgerechnet heute als Gutachter eine Frau kommt. Ist das nicht egal? Ob Männchen oder Weibchen? Weißt du wirklich nicht, wie hart Frauen über Frauen urteilen? Schon weil ich 10 Jahre jünger bin, ist sie doch gegen mich. Was hast du denn herausgefunden, Günther? Kuno, bitte, wollen Sie jetzt einmal alle Demonstrationsobjekte aus dem Container von Fall 6 hier auslegen? Jawohl, Herr Doktor. Bitte, Container Fall 6. Gunhild Klippe, Alter 22 Jahre. Hier. Die Hauptveränderungen sind an der rechten Lunge, die ihr wirklich besser zufrieden gelassen hättet. Aber ihr Gehirn, das wird euch raushauen. Morgen. Guten Morgen. Ich darf bekannt machen, Frau Dr. Michelsberg, Frau Dr. Planner. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Oberstaatsanwalt Dr. Bitterim, Herr und Dr. Hase kennen Sie, Frau Dr. Michelsberg. Guten Tag, Herr Oberstaatsanwalt. Tag, Frau Doktor. Ach, da kommt ja auch Herr Dr. Michelsberg, den wir hinzugebeten hatten. Guten Morgen. Weil er unseren heutigen tragischen Fall zuerst nach dem Sturz mit dem Pferd behandelte. Guten Morgen. Nein, nicht behandelte. Ich wurde zum Reitplatz geholt und habe nur die Einweisung veranlasst. Herr Dr. Hase, brauchen wir Ihren Famulus? Kuno, ich denke, Sie könnten jetzt frühstücken gehen. Danke. Guten Morgen. So, Frau Dr. Michelsberg, wollen Sie jetzt bitte den klinischen Teil dieses tragischen Falls präsentieren? Auch ich habe noch eine Frage, Frau Dr. Michelsberg. Das heißt, ich habe natürlich viele Fragen. Würden Sie gestatten, dass ich schon, während Sie vortragen, Frau Dr. Planner um Dolmetscherdienst bitte? Ich verstehe sonst rein gar nichts, da ich als Jurist... Ja, aber selbstverständlich, Herr Oberstaatsanwalt. Danke. Wir stellen uns, nicht wahr, Frau Dr. Planner, in den Hintergrund, um nicht zu stören. Ja. Sie haben soeben schon gehört, dass unsere 22-jährige Patientin vom Reitplatz eingeliefert wurde, wo sie durch einen Sturz vom Pferd mit dem Pferd, beide stürzten, ein schweres gedecktes Schädel-, Hirn- und stumpfes Thoraxtrauma erlitten hatte. Thoraxtrauma mit Hämatopneumothorax links bei Rippenserienfrakturen, ebenfalls Klavikularfraktur. Klavikula ist Schlüsselbein. Schlüsselbeinbruch. Links. Und ausgedehnte Lungenkontusion. Kontusion ist Prellung. Danke, verstanden. Die komatische, schockige Patientin musste sofort nach Spitalseintritt künstlich volumenkontrolliert beatmet werden. Der Hämatopneumothorax wurde in üblicher Weise drainiert. Drainage, also abgesaugt, wurden die durch den Sturz in den Brustfellraum eingeströmte Luft und das Blut. Danke. Vielleicht darf ich Ihnen verdeutlichen, dass durch die Rippen, die der Sturz gebrochen hat, das Brustfell, das die Lunge als Schutzmantel umgibt, zerlöchert wurde. Dadurch also drang die Luft in den Pleuraraum ein. Danke. Schocktherapie mittels Protein, Plasmalösung sowie Vollblut und Antibiotika. Nach 36 Stunden Respiratorbehandlung, trotz 60-prozentiger Sauerstoffüberdruckbeatmung, nur noch Sauerstoffpartialdruck an der unteren Normgrenze. Auf dem Röntgenbild der Lunge dichte, schleierartige Verschattungen der gesamten Lunge, Schocklunge Stadium 2 nach Ottendorf sowie links im Oberlappen. Ich darf verdeutlichen, immerhin sind diesem Mädchen hier mit dem stürzenden Pferd 12 Zentner auf die Brust gefallen, draufgekracht im Sprungtempo. Doch daran ist sie ja offenbar nicht gestorben. Am dritten Tag Fieber, wahrscheinlich pulmonaler Genese bis 39 Grad. In diesem Bereich wurde unter Durchleuchtungskontrolle eine Lungenbiopsie durchgeführt. Biopsie, Sie wissen? Gewebsentnahme an der Lunge. Der Gesunden. Nicht der Gesunden, sondern auch schockigen, aber Unverletzten. Die Biopsie führte zu der Ateminsuffizienz. Radiologisch jetzt auch Pneumothorax rechts. Rechts. Das heißt also, auf der bisher noch allein funktionsfähigen Lunge, von deren Funktion allein das Leben des Mädchens noch abhängt. Wir müssen bei allem Respekt, Frau Kollega, erst über den Hirnbefund Herrn Hase konsultieren, ehe wir überhaupt... Oh, Verzeihung, ich wollte nicht vorgreifen. Also bitte weiter, Frau Michelsberg. Es entstand nunmehr auch rechts der Pneumothorax mit Mediastinalverschiebung nach links. Spannungspneu. Trotz intensivster Bemühungen, Drainage rechts und nach Auftreten von Arrhythmien, Exitus letalis. Herzstillstand. Nach Arrhythmie. Herzrhythmusstörung. Daneben lag auch eine schwere Contusio cerebri vor. Echo mittelständig. Contusio cerebri ist Hirnprellung. Da liegt aber ein exakter Befund noch nicht vor, Herr Kollege Hase. Nein, da müssen wir die Resultate aus der Histologie abwarten. In 2 Tagen. Entschuldigen Sie, Frau Michelsberg. Oh, bitte. Ich fasse zusammen. Klinische Diagnosen. Hämatopneumothorax bei Rippenserienfrakturen links, sowie ausgedehnter Lungenkontusion, vermutlich mit Kontusionspneumonie. Zweitens, iatrogener Pneumothorax rechts. Drittens, Verdacht auf Contusio cerebri. Ich danke, Frau Doktor. Nur sagen Sie, was heißt iatrogen? Iatrogen heißt, ich muss ja heute sagen, leider, durch ärztliche Einwirkung entstanden. Der Pneumothorax rechts. Durch ärztliche Einwirkung? Und ohne jeglichen absehbaren Nutzen oder gar Vorteil für den Patienten. Ja. Herr Hase, wollen jetzt bitte Sie vortragen, ja? Es handelt sich um einen Hämatopneumothorax, als dessen Ursache diese mit spitzem Gegenstand gesetzte frische Verletzung der Thoraxwand einschließlich beider Pleurablätter unter Lunge von ca. 5 cm Tiefe angesehen werden muss. Dort findet sich ein ca. kleinen Fingerkuppen großer Gewebsdefekt wie nach Zangenbiopsie. Insgesamt sind die vorliegenden Veränderungen mit der Diagnose Schocklunge gut vereinbar. Was jetzt nachträglich Ihnen, Herr Direktor, nur zu wünschen wäre und Ihnen, Frau Michelsberg, dass nicht Ihre Biopsie, sondern die Contusio cerebri die Todesursache ist. Aber ich bitte Sie, Frau Dr. Planner, vergessen Sie denn, dass noch immer, ob wir da nun biopsiert haben oder nicht, die Letalität der Schocklunge bei über 50% liegt? Umso schlimmer, unter dieser Voraussetzung einen streng kontraindizierten Eingriff vorzunehmen. Denn wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Kollege Haase, ist als unmittelbare Todesursache bei der jungen Frau, welche zwar schwer, aber nicht in Faust verletzt war, der iatrogene Spannungspneumothorax rechts bei weitgehend für die Atmung ausgefallener linker Lunge anzusehen. Das heißt, der Patient ist voll angewiesen auf die Funktionsfähigkeit seiner anderen, noch unbeschädigten Lunge, die, wie sich leider herausgestellt hat, tatsächlich durch eine Biopsie außer Funktion gesetzt wurde. Es tut mir leid, das so definitiv aussprechen zu müssen. Ich darf mein Erstaunen darüber aussprechen und bitte konsultieren Sie doch deswegen endlich auch Herrn Dr. Michelsberg, der die Reiterin am Unglücksort aufgefunden hat, dass Sie, Frau Dr. Planer, mit keiner Silbe den Hirnbefund erwähnen. Der lässt doch keinen Zweifel, dass die Patientin aufs schwerste Hirn geschädigt geblieben wäre. Gesetzt den sehr unwahrscheinlichen Fall, sie hätte überlebt. Warum haben Sie, Frau Michelsberg, Herr Riemenschild, im Krankenblatt mit keiner Silbe erwähnt, dass Sie die Biopsie vorgenommen haben? Nach meiner laienhaften, juristisch laienhaften Auffassung kann auch eine Auslassung als Fälschung bezeichnet werden. Fälschung? Sie sagten Fälschung? Das Krankenblatt wurde aufgrund einer Denunziation, vermute ich, von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Kaum, dass ich den Tod der Reiterin festgestellt hatte. Und ich darf sagen, ich hatte Dringenderes zu tun, wie ich da um das Leben dieses Mädchens kämpfte, als Papiere auszufüllen. Ich bediente, in der Hoffnung, ich könnte sie retten, den Sauerstoffapparat. Entschuldigen Sie das Wort, von dem nichts abhängt. Aber Sie haben die Biopsie nicht in der Todesstunde, sondern Tage vorher durchgeführt. Da war Zeit genug, sie einzutragen. Aber was sonst ist übrig geblieben von dem Mädchen als sein Krankenblatt? Und da sollte das doch die Wahrheit sagen. Auf, leider muss ich so sagen, auf Wiedersehen. Denn wo sonst, wenn nicht vor Gericht? Die Frau Kollegin von der Gerichtsmedizin hat es eilig. Als wollte sie verhindern, dass hier noch ein Aspekt auftaucht, der eventuell... Ja, es lag überhaupt nichts daran, mit mir, dem Arzt, der immerhin die Reiterin vom Reitplatz auflas, nur eine Silbe zu wechseln. Selbstverständlich, Herr Doktor, wird Ihre Aussage bei Gericht hoch bewertet werden. Denn es tut mir leid, dass ich nach diesem so eindeutigen Befund der Gerichtsmedizin, ja und auch des Herrn Pathologen, gezwungen bin, Anklage gegen Sie zu erheben. Frau Dr. Michelsberg, zumal die Angehörigen das beantragen. Wieso? Wieso gegen meine Frau? Meine geschiedene Frau, Herr Oberstaatsanwalt, hat sie nicht weisungsgebunden, nicht auf Ihre Weisung, Herr Riemenschild, diese Biopsie vorgenommen? Wieso soll eine Untergebene anstelle ihres Chefs auf die Anklagebank? Obwohl ich grundsätzlich den Prozess durchaus begrüße. Der Prozess hat als Ziel die Klärung der Frage, ob konkret dieser Eingriff strafrechtlich als Körperverletzung mit Todesfolge zu bewerten ist. Körperverletzung? Durch meinen Eingriff? Hätten Sie doch die Reiterin gesehen, als sie eingeliefert wurde. Eben hat die Gutachterin glaubhaft gemacht, dass durch ihre Manipulation, Frau Dr. Michelsberg, A1... der Patientin überhaupt nicht geholfen werden sollte, sondern nur ihren medizinischen Studien und A2, das Leben dieser Patientin vernichtet wurde. Meine Sprechstunde wartet. Katja, leb wohl. Ja, ich danke dir, Werner, dass du dazu kamst. Ich muss, so ist das Usus, Herr Dr. Haase, darauf hinweisen, dass jene Präparate, die für den Fall relevant sind, nicht beigesetzt oder kremiert werden dürfen. Das ist selbstverständlich, Herr Staatsanwalt. Also, ich danke Ihnen. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ein Taxi bekomme ich durch den Förster. Haben Sie keinen Wagen? Ich setze in der Stadt ab oder beim Gericht. Danke, wir akzeptieren. Bitte hier hinaus, wenn Sie mir folgen wollen. So. Du omnipotenter Klinikdirektor, Parteibonze und großer Feigling. Was gedenkst du zu tun, um mir zu helfen? Ich habe dir nicht Weisung gegeben, dieses Mädchen zu biopsieren. Das kann ich beeilen. Ja, dieses Mädchen nicht, nein. Aber drei andere. Du solltest jetzt die Hilfe deiner Partei in Anspruch nehmen. Hier geht es darum, die Angehörigen zu überreden, den Mund zu halten. Warum sollten die schweigen? Ihr Kind ist tot. Ja, geh doch zu den Eltern. Ich geh mit. und biete Ihnen unter der Hand ein Vermögen an, das dir Partei und Landesregierung zuschanzen werden. Aber Liebling, begreif doch... Liebling, du bist ein Schuft. Gerade weil ich Parteimann bin, bin ich völlig außerstande, dir zu helfen. Ja. Ins Bett hast du mich gekriegt. Aber nicht auch noch vor Gericht. Du wirst uns das ersparen, uns beiden. Oder mit mir durch die Zeitungen geschleift. Komm, Katja, lass uns doch in Ruhe. Ach, fass mich doch nicht mehr an. Wo kann ich dich heute Abend sprechen? Nie mehr. Telefonisch? Nein, nie mehr. Nie mehr sehe ich dich privat. Aber auch dienstlich. Bevor ich nach Schweden verschwinde, ist dieser Scheiß vom Tisch. Ich will zurückkommen können, wann ich will. Schütz mich vor Gericht. Oder sieh dich vor. Du Schuft. Katja! Katja! Mama, soll ich dir was mitbringen? Oh ja, wenn du schon zum Flughafen fährst, dann... Ach so, du kannst ja gar nicht rein in den Duty-Free-Shop. Nein, ich hole Tom nicht ab. Der findet allein hierher. Ich wollte ihm nur einen Anorak kaufen. Ach, das ist aber ein hübscher Weihnachtsbaum. In Schweden ist es üblich, dass Hotels im Gästezimmer einen Weihnachtsbaum hinstellen. Naja, also mehr als 3 oder 5 Zimmer werden die ja über Weihnachten nicht belegt haben, ne? Ja, das wird ja alles viel zu teuer, dass du uns eingeladen hast. Aber wieso? Meine Reise, mein Zimmer zahlt ohnehin die Firma. Naja, und Toms Flug hat doch Werner bezahlt. Ja, natürlich, weil er froh ist, Weihnachten den Jungen abschieben zu können, damit er mit seiner neuen Familie ungestört feiern kann. Warum sagst du das? Ach. Du weißt, Werner und Tom hängen sehr aneinander. Und du bist bitter. Das Riemenschild heimfliegt zu seiner Familie, hm? Ja. Ja, Mama, du hast recht, wie immer. Kind, es ärgert mich, dass Riemenschild dir nachreißt, während ich dich schließlich deshalb mitnahm, um dir Zuflucht nicht nur vor dem Gericht, sondern vor allem vor diesem Chef zu geben, der dich da draußen dermaßen kalt als Sündenbock fallen lässt. Mama, jeder Kliniker kommt nach Stockholm und benutzt den Kongress, sich vom Finanzamt Urlaub zahlen zu lassen. So, ich gehe jetzt noch ein bisschen einkaufen. Ich freue mich auf die Winterluft. Weißt du, das Schlimmste an Kongressen ist, dass man nie rauskommt. Sag mal, ist das klug, was? Dass du jetzt wegläufst, statt selbst mit Johansson zu sprechen? Ja, aber es könnte ihn irritieren, wenn wir ihn gleich zu zweit mit diesem Wunsch überfallen. Auch gehen schließlich mich eure Geschäfte nichts an. Es wundert mich, dass es riskiert, in einem Hotelzimmer über Geld zu reden. Vielleicht sind die Zimmer alle verwanzt. Die Schweden sollen ja so barbarische Steuergesetze haben. Von einer gewissen Höhe des Einkommens an kann sich einer Ehrlichkeit wieder leisten. Naja, so abgesehen davon kriegt er ja sein Geld bar oder aus Zürich, unverbucht. Ne? Übrigens, ja? Böblinger hat angerufen. Was? Ja, der hat zum 1.1. meine jetzige Firma aufgekauft. Ist er also wieder mein Chef. Ja, aber ich weiß nicht, soll ich dir dazu gratulieren oder kondolieren? Ja, aber jetzt muss ich gehen, die Läden schließen. Hast noch Kronen? Ach, Mama, ich verdiene doch auch Geld. Du hast ja sowieso schon alles hier bezahlt. So war's abgemacht. Ja. Danke. Es steht dir gut, Mama. Es steht dir sehr gut, dass du wieder die Alte bist. Herein! Ah, schön, dass Sie da sind, Herr Professor. Darf ich Sie meiner Tochter vorstellen? Ich hoffe, auch im Hotel werden Sie ein gutes Christmas haben. Guten Abend, Frau Kollega. Guten Abend, Herr Professor. Ach, wissen Sie, es ist so schön im schönen Schweden. Weihnachten und einmal ganz ohne die Arbeit einer Hausfrau. Aber warum gehen Sie fort? Weil ich komme? Nein, wir haben Ihre wunderschöne Altstadt bisher wegen des Kongresses kaum gesehen. Und die Läden sind bald zu und ich muss noch Geschenke einkaufen. Also auf Wiedersehen, Herr Professor, bis auf bald. Auf Wiedersehen, Wiedersehen Schatz. Auf Wiedersehen. Ja, Herr Professor, warum haben Sie denn Ihre Frau nicht mitgebracht? Ist sie noch auf der Dermatologie? Sie praktiziert nicht mehr. Ach so. Ist nur noch Großmama. Aha. Alle Enkelkinder sind zum Weihnachtsbesuch. Es sind 5. Nein. Im Sommer sehe und höre ich das Enkelvolk gar nicht. Wir haben unser Weekendhaus an einem See. Sie müssen uns unbedingt besuchen. Oh, leider muss ich im Sommer nach Kanada. Kanada? Fliegen Sie gern? Gern nicht. Aber man gewöhnt sich an die Angst. Ich habe alt werden müssen, um einzusehen, dass ich meine Mitarbeiter zu Kongressen mit einer langen Flugfahrt schicke. Konnten Sie trotz der Kinderschar im Haus einmal kurz nachdenken über meine Fragebogen, Herr Professor? Ehrlich gesagt, ich fand eine große Diskrepanz zwischen der wissenschaftlichen Faszination Ihres Fragebogens und der finanziellen Offerte, die Ihre Fabrik damit für meine Klinik vergibt. Wenn ich hier Ihre Prüfungsvordrucke ansehe, sicherlich 30 Punkte pro Fall. Und Sie wissen, Frau Kollega, dass mir auch jede einzelne Dienstleistung von der Klinik separat berechnet wird, sogar jedes Blutdruckmessen in Punkten antiert. Dann finde ich, was Sie bieten, 2000 Kronen pro Patienten. Sparsam, ja, sparsam. Erstens ist die Zahl der Schocklungen glücklicherweise sehr beschränkt. Zweitens das enorme Risiko, bedenken Sie. Ich soll für Sie eine Substanz probieren an solchen Patienten, die vielleicht mit Lokapen, was wir seit vielen Jahren schon kennen, so gut geholfen wird. Ja, Herr Professor, bei allem Respekt vor Lokapen, aber sein Nutzen ist auch noch nicht einwandfrei erwiesen. Frau Kollega, haben Sie denn selber schon mit Schocklungen gearbeitet? Nein, aber meine Tochter arbeitet wie Sie auf diesem Sektor. Verheiratete Michelsberg. Diese Tochter? Ja. Natürlich kenne ich Ihre Publikationen aus der Arbeitsgruppe Riemenschild. Warum ist sie weggegangen, ein so vielversprechendes Talent? Essen Sie doch, Herr Professor, als Gast meiner Firma heute mit uns zur Nacht. Meine Tochter kann Ihnen dann berichten über Komplikationen der Lungenbiopsie. Sie hat nämlich, also genauer der Patient, ein Patient hatte Pech bei einer Biopsie. Biopsie? Wozu eine Biopsie? Das ist in den Publikationen Ihrer Tochter doch nur von Sektionsmaterial die Rede. Ja, also ich habe keine Ahnung, fragen Sie meine Tochter selbst. Die wird bald zurück sein. Besprechen wir doch, was nur uns beide betrifft, wenn ich vorschlagen darf. Also die Entschädigung. Zunächst kommen ja Schocklungen nicht so häufig ins Haus wie Pneumonien. Die Studie nimmt Zeit weg, wodurch sich die Einführung Ihres Präparats verzögert. Ja, gewiss, weshalb Sie auch billigen werden, Herr Professor, dass wir noch in 6 weiteren Zentren dieses Präparat mit diesem Protokoll testen lassen. Nun, taxiert 1800 Kronen wird in der Klinik abzugeben sein. Was bleibt dann für meine Ärzte übrig und, Verzeihung, für mich? Ich schlage vor, wir zahlen Ihnen für 2 Assistenten je 30.000 nach Abschluss der Untersuchung. Ihnen, Herr Professor, wenn ich vorschlagen darf, zahle ich heute $50.000 bar aus und Sie bekommen noch 2-mal dieselbe Summe auf ein Konto in Zürich. Wenn Sie 2 Publikationen über unser Präparat veröffentlicht haben, wobei uns wünschenswert ist, dass Ihre Studien vor dem Druck noch auf einem Kongress oder Symposium vorgetragen werden, was wir Ihnen extra honorieren würden. Ja, ich denke, das könnte ich akzeptabel finden. Hier, bitte. Zählen Sie bitte nach. Bargeld lacht. Darf ich Sie bitten, 1, uns einen Zwischen- oder 3, Vorbericht 3, nach den ersten 10 Patienten 5, zu geben? 10. Und wann, glauben Sie, könnte das frühestens sein? Hat dieses Präparat überhaupt schon einen Namen? Nein, das läuft immer noch unter dem Codenamen EK2426. EK2426? Das ist ja nichts Spezifisches, das wird ja noch geändert. Die Taufe erfolgt bei der Registrierung, also nach Abschluss der klinischen Prüfungen. Das ist eine Menge Bürokram. Aber das ist doch mein Leiden, Herr Professor, dass ich nicht mehr Ärztin sein darf, mit direktem Zugang zu Patienten, sondern dass ich nur noch mit Formularen umgehe, statt mit Menschen. Ja, glauben Sie denn, Frau Kollega, bei mir ist das anders? Es ist nicht anders. Weit mehr als die Hälfte der Zeit vergeude ich in der Verwaltung, statt Karten zu helfen. Sitzungen, Papierkrieg. Hier ist alles, was bisher über die Substanz dokumentiert wurde. Es ist noch nicht sehr viel. Wie sind Sie denn in die Industrie geraten? Mein Mann kam nicht zurück. Vermisst. Und Sie wissen, wie blutwenig damals sogar ein Oberarzt verdiente. Und naja, also verdingte ich mich, als meine Tochter studieren sollte, in der Industrie, die mich mit dem dreifachen Gehalt anstellte, das ich als Assistentin von Kocher in Berlin erhalten hatte. Beim Kocher waren Sie? Mhm. Beim Alten? Ich auch. Na, der war beleidigt, dass ich fremdging, wie er das nannte, fremdging in die Industrie. Und er schickte mich weg mit dem Satz, so, nun wollen Sie Medikamente verkaufen, mir aber nicht. Ist doch alles nur Weihwasser. Glaubt man dran, hilft's. Immerhin, so weit würde ich kaum gehen in meinem Medikamentenoptimismus. Sagen Sie, Herr Professor, vermutlich richtig, so haben Sie nicht gehört, dass Ende November in Tokio der 17. Patient, 17 in drei Wochen, an einem Spasmolytikum gestorben ist, das eine Konkurrenzfirma seit 6 Jahren ohne Beanstandungen in alle Welt verkauft hat. Dass jedoch die Japaner offenbar optimieren wollten, indem sie es wahnwitzig hoch dosiert haben. 17 sind genug. Doch sicherlich wie beim Eisberg nur der sichtbare Bruchteil des Ganzen. Wo 17 gezählt werden, wie viele, schätzen Sie? Aber ich bitte Sie, die Zahl ist so vieldeutig wie die Schuldfrage. Zweifellos wird juristisch keiner belangt werden. Weder die europäische Mutterfirma, die sicher ohne Schuld ist, noch der Tokio-Lizenznehmer, noch die japanische Gesundheitsbehörde. Ich will nur den Angehörigen wünschen, dass sie einen Anwalt finden, der geltungsbedürftig ist und sich für die Politik profilieren will. Dann können 17 Familien mit dem vielleicht die Presse mobilisieren. Und dann wird man zur Vermeidung eines Prozesses Renten zahlen. Und herein! Ach, Katja, ich habe schon gesagt, dass du an Herrn Professor Fragen hast. Ja. Störe ich? Bin ich zu früh gekommen? Aber nein, ich freue mich doch, Sie näher kennenzulernen. Ich kenne doch Ihre Arbeiten, Frau Kollega. Danke, Herr Professor. Lieber Herr Professor, ich frage Sie ganz direkt. Könnte ich eine Zeit lang bei Ihnen arbeiten? Und zwar so rasch wie möglich. Ja, hier wären meine Referenzen. Ich möchte unbedingt rasch aus meiner jetzigen Klinik. Grundsätzlich sind Sie willkommen. Doch das letzte Wort haben die Ausländerbestimmungen. Es sollte im Austausch erlaubt sein. Ja, ich denke schon. Aber Sie haben, wenn ich verstehe, es sehr eilig. Warum? So bald? Ich glaube, ich bin jetzt hier überflüssig. Ach Mama, mich störst du nicht. Aber wenn du Tom suchst, der wartet drüben in meinem Zimmer. Ja, ein soeben 18 gewordener Verrückter, der seine Flugkarte zu Geld gemacht hat, um 2000 Kilometer mit dem Motorrad zu reisen im Dezember. Erfrischend. Nebel und Flugzeuge sind viel gefährlicher. Ja, ja. 18 Jahre. Also ich sehe nach ihm und lass die beiden Fachgenossen ein paar Minuten allein. Was mich drängt, Herr Professor, meiner Klinik den Rücken zu kehren, ist, ja, nun sagen wir es offen, es ist eine Missstimmung, die nach einer tragisch verlaufenen Lungenbiopsie aufgetreten ist. Wie Sie ja wissen, forschen wir mit Ihnen um die Wette. Die transthorakale blinde Zangenbiopsie ist heute die einzige Methode, auf diesem Sektor weiterzukommen. Und wir waren dabei, statistisch zu belegen, dass trotz des hohen Risikos bei respiratorischer Beatmung nicht mit Widrigkeiten gerechnet werden muss. Da hat euch offenbar jemand einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ach, Sie wissen. Ja. Ja, dieser letzte Fall wurde dadurch kompliziert, dass die Staatsanwaltschaft ermittelt. Ja nun, meine liebe Frau Kollega, was habt ihr denn da gemacht? Diese letzte Schocklunge hatte links noch einen Mantelpneu nach Polytrauma. Trotz Sauerstoffüberdruckbeatmung gelang es nicht, die arterielle Sauerstoffspannung zu normalisieren. Dennoch ordnete mein Chef an, dem Patienten auf der rechten Seite zu punktieren. Lungenbiopsie bei Ateminsuffizienz, um Gottes Willen. Ja. Nach dieser, wie mein Chef sagte, Grenzindikation kam es zur Katastrophe. Unser Patient entwickelte rechts einen Hämatopneumothorax und kam daran in der Folge, trotz aller Bemühungen, ad exitum. Aber warum haben Sie das nicht Herrn Riemenschild selber machen lassen? Ja. Tja, das frage ich mich jetzt auch. Doch soll ich nun allein dafür büßen? Sie verstehen nun, Herr Professor, warum ich da weg will. Je schneller, je besser. Ich möchte Ihnen helfen, doch was Sie da mitgemacht haben, ist wirklich... Also bei mir hätten Sie das nicht gedurft. Heute wünschte ich, die Wissenschaft hätte mich nie gereizt. Denn dieser Tote da an meinem Weg... Wir haben alle unsere Toten, wenn nicht mehrere. Er kehrt nicht wieder ins Leben, wenn Sie verzweifeln. Sie erwarten also einen Prozess. Ja. Nicht, dass ich nicht helfen will, nur bedenken Sie, wo man nicht ist, hat man nicht recht. Ist es klug ausgerechnet, jetzt das Feld zu räumen? Ja, klug sicher nicht. Doch ich halte das persönlich nicht aus. Die Enttäuschung, dass Riemenschild mich seiner Karriere opfert. Was hätte er für Nutzen? Es fiele doch auf ihn ein Schatten. Aber er hat durchaus etwas davon. Wenn ich und nicht er vor Gericht muss. Wann muss ein Arzt vor Gericht? Das gibt es fast nicht. Aber ich helfe Ihnen. Haben Sie deshalb ein glückliches Christmas. Telefonieren Sie mich morgen um diese Zeit. Hier meine Karte, privat. Ich danke Ihnen sehr herzlich, Herr Professor, dass Sie sogar an Weihnachten Zeit fanden für meine Probleme. Oh, es können so oder ähnlich morgen auch meine Probleme sein. Wiedersehen, Frau Kollege. Auf Wiedersehen. Schönes Christmas. Danke. Auch Ihnen, Herr Professor. Auf Wiedersehen. Ja, guten Abend. Hier ist Katja. Kann ich Ihren Mann sprechen, bitte, Frau Michelsberg? Danke. Ja, Werner, was ist? Ich sollte dich anrufen. Was? Aber das wissen wir doch. Böblinger selber hat's Mutter gesagt. Na, tun kann der ihr auch vorläufig nichts. Doch auf die Dauer? Welche? Ich frage, welche Zeitungen? Nein, nein. Ach, Werner, hättest du oder meine Nachfolgerin Tom ans Flugzeug gebracht, wär's nicht passiert. Wieso? Bitte, ich lasse sein Motorrad hier vom Hotel wegschließen. Ostern frühestens oder noch später. Vielleicht, wenn er das Abi hat, kann er sich's wiederholen. Na, das ist doch haarsträubend. Ach was, das ist doch Quatsch. Ja, das Gespräch war beendet. Ach Gott, entschuldige, Paul, du. Ja, wieso fliegst du denn nun erst morgen heim? Ach. Ach, sieh mal an. Plötzlich noch eine rührende Weihnachtsversöhnung. Ja, heißt das nicht, wenn es um eine Tote geht, die für euch in Schweden Zuflucht sucht? Nein, nein, du kannst ja schon kommen. Das ist hier so eine Art Salon. Ja, gut. Ja, ja. Mhm. Ich warte, ja. Hallo, Mami. Ich sah ihn noch. Johansen. Ich bin überzeugt, der gibt dir die Arbeit. Na, der verdient ja auch nicht schlecht an mir. Also was glaubt ihr, wer die Frechheit hat, mir noch, wie er sich ausdrückte, einen Versöhnungsbesuch vor Weihnachten machen zu wollen? Ratet mal. Wer? Riemenschild. Nein. Ja, er habe für dich wie für mich wichtige Nachrichten, eine hocherfreuliche und eine tief bedauerliche. Na, ich sah den schon, ehe ich mit Tom wegging. Sah auch, dass er mich anreden wollte und ich hab weggesehen. Aber naja, immerhin mir hat er ja den Job besorgt, nicht? Dir allerdings nur den Prozess. Katja Riemenschild ist deine Sache, aber wenn Johansson dich nimmt, bitte, bitte lass dich nicht beschwatzen. Geh nach Stockholm. Und der Typ, der kommt jetzt und belästigt uns den ganzen Abend? Mein lieber, werter Sohn, du hättest allen Grund, kleinlauter zu sein. Gib mir sofort deine Motorradschlüssel raus. Mach, sei nicht kindisch. Ich habe fremde Töffs ohne Schlüssel in Gang gekriegt. Glaubst du, fürs eigene brauche ich einen Schlüssel? Die Maschine wird hier weggeschlossen. Und zwar bis Ostern. Hast du gedacht, ich weiß. Komm, gib mir deinen Mantel, bis wir den Riemenschild los sind. Wohin werdet ihr mich deportieren, wenn Katja hierher nach Stockholm entweicht? Entweicht? Ja, das ist für mich der egoistische Aspekt an der Sache. Dass du dann einer einsamen Alten, sofern du das willst, Tom, eine Stunde am Tag für Kost und Logis Gesellschaft leisten könntest. Also, ich find's schon ziemlich schrecklich, wie gelassen ihr's beredet, dass ihr mich abschiebt. In den kalten Norden. Als wäre ich hier sicher, wenn's ernst wird. Juristisch. Ja, wann wird denn juristisch was für Ärzte ernst? Ich hab das noch niemals erlebt. Ja, ja, in Amerika, das mag sein. Da kann ein Arzt Angst haben vor einem Patienten. Das heißt, vor einem Kollegen. Denn was weiß denn ein Patient ohne Arzt, der für ihn aussagt, ne? Aber in Europa? Ah, hier hackt doch keine Krähe einer anderen. Also, sollte es ernst werden für dich, hol dir aus der Schweiz einen Gutachter. Die hält man, wieso weiß Gott, international für ebenso seriös wie ihre Währung. Wieso sagen in den USA Ärzte aus gegen Ärzte? Weil sie Geld brauchen. Die soziale Absicherung gibt's drüben auch für Ärzte nicht. Schau, geht's ihnen gut, geht's ihnen sehr gut. Geht's ihnen aber schlecht? Lies die Memoiren von Nissen, dem Basler Sauerbruchschüler, der als Jude emigrieren musste und berichtet, wie in New York zum Beispiel Überweisungen an einen Chirurgen viele Ärzte nur unter der Bedingung vornehmen, dass die Hälfte der Operationseinnahmen an den Arzt fällt, der überwiesen hat. Ja, und wie oft deshalb ganz allein operiert wird. Nissen schreibt, dass man ihm anfangs oft Leute zur Operation geschickt hat, die man gar nicht zu operieren brauchte. Und das hörte sofort auf, sobald die Kriminellen unter den überweisenden Ärzten gemerkt hatten, dass sie mit diesem Nissen solche Geschäfte nicht machen konnten. Ich habe das Buch Helle Blätter, dunkle Blätter. Ja, ja, werd's lesen. Oh, jetzt bin ich aber entstellt vor Hunger. Ich muss ein Steak essen, so groß wie Ohrfeigen. Ja, so groß wie die Ohrfeigen, die du noch kriegen wirst wegen der Reise. Sag mal, Katja, was kann dir Riemenschild Gutes bringen? Vielleicht, dass er sich endlich scheiden lässt? Ach, Mama, der will nicht von seinen Kindern weg. Und wieso glaubst du eigentlich, dass ich noch heiratswütig bin? Schade. Welcher Sohn würde nicht gern bei der Hochzeit seiner Mutter Blumen streuen? Ach, hast du das nicht schon bei deinem Vater gemacht? Ja, bei Papa ging das nicht, weil alle Blumen benötigt wurden, den 6-Monats-Bauch von Jungfer Braut zu tarnen. Oh, euer Humor ist angesichts der Situation, in die Katja durch den Tod der Reiterin und ich durch die Fusion mit Böblinger geriet, total unzureichend. Wie charmant, Mama, du das wieder gesagt hast. Du hältst zwar zu mir, verstehst mich aber überhaupt nicht. Verstanden haben wir uns nie. Mutter und Tochter können das von Natur nicht. Braucht's aber auch nicht, um zusammenzuhalten. Was immer unserer ehrenwerten Familienbande nachgesagt werden kann. Bestimmt nicht, dass es den Bandenmitgliedern an Brutalität gegeneinander fehlt. Aber das hält die Alten jung, wie man an euch Zweien sieht. Während es die Jungen, wie ich an mir merke, vorzeitig uralt macht. Daher ich zu meiner seelischen, versteht sich, Wiederauferstehung dieses Aktmagazin studiere. Ja, studiere nur. Aber sieh zu, dass du zum Studium zugelassen wirst. Ich will ja überhaupt keinen Beruf erlernen, sondern Journalist werden. Mein Gott, bist du ein Dummkopf. Musst du da vielleicht nichts gelernt haben? Fast nichts. Gar nichts reicht allerdings nur in der Politik. Da kann ein Junggeselle Familienminister, ja sogar ein ungedienter Verteidigungsminister. Ja, also komm, Kinder, wir rufen an und wenn wir ein gutes Restaurant finden, lade ich Riemenschild dazu auf Kosten Böblingers. Na, immerhin verdanke ich ihm den Job. Herein. Frau Kowalenko, entschuldigen Sie den Überfall, bitte. Grüß dich, Katja. Grüß dich. Tom, Sie auch. Nehmen Sie Platz, bitte. Danke vielmals. Katja sagte, Sie hätten für mich eine Hiobsmeldung? Naja, also Hiob war noch schlimmer dran, vermute ich. Du meinst wahrscheinlich, was schon Werner als neu durchtelefonieren wollte, was aber Mutter längst weiß. Durch Böblinger selbst. Aha. Aber ich sehe, Sie tragen das gefasst. Ja, was sonst sollte eine Angestellte tun? Schikanieren wird er mich nicht mehr, sondern abschieben bei erster Gelegenheit in die Rente. Es ist schon bitter, dass der Herr Lunke wieder dein Chef und noch machtvoller geworden ist. Böblinger hat 1000 Wünsche an die Stadt. Speziell Grundstückskäufe zur Erweiterung seiner Werksanlagen. Ich schalte mich da ein seitens der Partei. Wir können ihm viel Ärger machen, sollte er sich an Arbeitsplätzen vergreifen. Sie wissen, ich habe nie Vorgesetzter tagen. Daher musste ich Chef werden. Doch Chef ohne Parteibuch wird einer nicht einmal in Presse oder Industrie. Besser Volksvertreter sein als nur Volk. Denn wäre ich nicht Vertreter, wer würde mich vertreten? So aber hat der Oberstaatsanwalt, natürlich mein Parteigenosse... Sonst wäre er nicht Oberstaatsanwalt? Wie du schon lernst, Katja. Also der will nicht, dass ich im Wahljahr mit dir, Katja, durch die Presse geschleift werde. Also hat er das vorliegende Material als unzureichend für einen Prozess erklärt. Der Staatsanwalt, der die Anklage gegen uns vertreten sollte, wird wegbefördert. Die Gerichtsärztin untersteht der Schweigepflicht. Nur über den Oberstaatsanwalt könnte sie gegen uns vorgehen. Ginge der gegen uns vor. So. Und woher weißt du das so plötzlich? Oh, ich telefonierte ein bisschen. Und das ist jetzt mein Weihnachtsgeschenk an dich, Katja. Ja, es ist schon gut, dass ich wieder ohne Angst schlafen kann. Nicht wahr? Ja. Aber nach Stockholm gehe ich trotzdem. Tom. Gratuliere dir, Mama. Auch Ihnen, Herr Direktor. Ich weiß, dass Sie uns verachten, Tom. Und ich wünsche Ihnen nur, dass Sie selber niemals durch ein solches Verfahren bedroht werden wie Ihre Mutter und ich. Ist das nicht ungeheuer feige von euch Alten? Die Lüge, wir Jungen seien die Mutigen, wird systematisch von euch Alten verbreitet, damit ihr euch drücken könnt vor der Verpflichtung, mutig zu sein. Was ihnen allen dank ihres Etabliertseins viel weniger kostete und schadete als uns. Wir Jungen können in dieser Gesellschaft nicht mutig sein. Aber wir sollten, ich oder deine Mutter, mutiger sein dürfen als du. Wir fliegen. Ja, und ich als Beamter... Ein verheirateter Mann, der Familie hat, ist stets bereit, für Geld alles zu tun. Trifft das auch auf Sie zu? Na, selbstverständlich. Und meine Ehrlichkeit, das zuzugeben, wenn auch nicht öffentlich, ist das Zugeständnis, dass ich meine Eitelkeit mache. Von uns Alten ist nichts zu hoffen. Alle Hoffnung liegt bei euch Jungen. Der sehr alte Goethe hat auf eine neue Sintflut gehofft, die allein... wie er sagte, fähig sei, die Welt zu einer neuen Schöpfung zusammenzuschlagen. Naja, es ist besser, wir brechen das Gespräch ab. Kommen Sie nach ins Restaurant, König Gustav? Ja, Oma, gib mir deinen Arm und führe mich. Ich kann vor Hunger nicht mehr gerade ausschauen. Tom! Hören Sie zu, Tom. Ihre Mutter, Ihre Großmutter, Ihr Vater, ich, wir alle wollen etwas von Ihnen. Wenn Sie erlauben, zittern wir um Sie wegen Ihrer scheiß Motorradrasereien. Bitte denken Sie darüber nach. Ob Sie nicht nur deshalb wie ein Verrückter fahren, weil Sie kein vernünftiges politisches Ziel haben, ja? Ziele haben wir schon, aber keine Plattform, Sie vorzutragen. Gute Nacht, komm, Oma. Gute Nacht, Tom, gute Nacht. Also, Katja, der Prozess niedergeschlagen und 100-mal dich um Verzeihung gebeten. Was, Katja, soll ich noch tun? Scheidung? Ach, Paul. Ich kenne ja deine faule Ausrede. Man kriegt nur einen anderen Partner, aber die gleiche Ehe. Komm. Komm doch endlich zu mir. Na? Erst muss immer die Neugier befriedigt werden. Ich will wissen, wie du das gedreht hast, dass der Prozess niedergeschlagen wurde. Wozu denn? Ich drehe gar nicht, du. Ich halte mir Dreher. Jetzt sag mir das erstmal. Wie hast du das gemacht, den Prozess niederzuschlagen? Musst du jetzt davon reden? Also pass auf. Die Klinik, nicht wir beide. Die Klinik tritt als Entschädiger auf. Die Eltern der armen Reiterin kriegen Geld. Wie viel? 80.000 und den Maulkorb. Ja, sie quittieren den Verzicht, darüber zu reden. Ja, aber ihr Freund, dieser wild gewordene Juso, wie bringt man denn den zur Ruhe? Der war ja noch nicht verwandt mit dem Mädchen. Sie können einen Artikel über uns schreiben. Doch uns nicht anzeigen. Komm jetzt. Nicht hier. Mein Bett ist drüben im anderen Zimmer. Katja, willst du dich nicht wenigstens 2 Stunden hinlegen? Ich rufe dir ein Taxi. Ruf den Stationsarzt. Der Blutdruck sinkt. Den ruft schon der Monitor. Mein Gott, wo bleiben die denn? Toms Puls ist schon ganz flach. Wo bleibt denn dieser Schuft, der an Schwerstverletzten experimentiert? Entschuldigen Sie, ah, da sind Sie eigentlich. Der Busschaffner ist zu ihm gestorben. Oh mein Gott, so tun Sie doch etwas, Herr Dr. Zillner. Sie wissen, Frau Kollege, ich kann nur warten. Ich nicht. Ich habe nicht gewartet, sondern Sie bereits angezeigt und sorge dafür. Beinahe hätte ich gesagt, beim Leben meines Sohnes, nein. Bei seinem Tod, ich schwöre, werde ich verhindern, dass hierzulande die Anzeige vertuscht wird, nur weil ich Ausländerin bin. Sie haben doch Übung, eine Anzeige zu vertuschen. Ihr Töten steht hier zur Debatte. Ihr Verbrechen. Diese 7 schwerstverletzten Kinder aufzuteilen in 4, denen sie mit Blut helfen und die daher überleben werden vermutlich, und in 3, denen sie Ersatz gaben statt Blut, obwohl sie genug im Hause hatten. Den Beweis haben wir schon, dass sie tatsächlich Naturblut genug im Hause hatten. Ich habe noch gestern Abend 2 ihrer Schwestern befragt. Böblinger war Zeuge, Herr Doktor. Kommt davon, dass man aus Kollegialität Eltern in der Intensivstation frei herum... Das ist sehr kollegial! Dass sie meinen Sohn umbringen, um eine vergleichende Untersuchung zu publizieren. Mein Gott, wieso musste gerade Tom das Pech haben, in ihre Testgruppe zu fallen? Ich konnte diesem Eingelieferten nicht ansehen, dass er Sohn und Enkel von Ärzten ist. Übrigens, Direktor Böblinger oder ihre eigene Mutter war es, die uns solches Zeug aufgeschwatzt hat. Ich warne Sie, Herr Dr. Zillner, meiner Mutter hier etwas anhängen zu wollen. Arbeitet sie nicht für diesen Konzern? Sie haben diesen Dreck, mit dem Sie unsere Kinder töten, aus den USA. Was kann denn meine Mutter dafür, dass Böblinger als 7. Firma zu seinen 6 anderen diese amerikanische voriges Jahr dazugekauft hat? Lenken Sie bitte nicht ab! Das finde ich, tun Sie. Ich weiß nicht erst von Böblinger, sondern aus der Laienpresse, weil ja die Fachpresse dergleichen stets unterschlägt, dass Sie doch selbst in Ihrem Spital durch Lungenbiopsien öfter einen Exitus haben, der mindestens umstritten ist. Natürlich wusste ich Ihren Namen nicht mehr, als Ihr Sohn eingeliefert wurde. Herr Böblinger erzählte mir heute früh, das Verfahren gegen Sie oder Ihren Chef sei niedergeschlagen. Aber das ist doch absurd, Ihr Vergleich. Diese Patientin hatte ein schweres Schädel- und Hirntrauma. Wagen Sie nicht, die in einem Atem zu nennen mit Unfallverletzten, die wie mein Sohn nicht einmal eine Hirnverletzung hatten, nur Knochenbrüche. Nur? Ja, Sie scheinen gar nicht zu wissen, wo Ihr Sohn gesessen hat, als der Bus in die Schlucht stürzte. Er saß doch vorn beim Fahrer. Ja, Ihr Sohn war, ist ein Polytraumatisierter. Er war offenbar eingekeilt. Die üblichen Verletzungen durch die Frontscheibe haben ihn nicht am Kopf erwischt, sondern seine unteren Extremitäten. Daher die furchtbare innere Blutung, die rupturierte Milz. Übrigens warten draußen Böblinger und ihre Mutter, Frau Doktor. Lydia. Oh, Mama. Oh Gott, ja, mein armes Kind. Oh. Es ist unfassbar. Was ich immer noch nicht verstehe, ist, ich meine, wieso ist der Bus für Postbusse, sagst du? Ist doch die Straße breit genug? Na, Postchauffeure kennen diese Kurven. Fahrer aus dem Ausland kennen sie nicht. Der Busfahrer ist schon gestorben. Ach, was soll denn euer Gerede? Es sei der Busabsturz schuld. Den hätten ja alle überlebt, die noch ins Spital kamen, aber nicht euer verdammtes Kunstblut. Aber was soll das jetzt, Katja? Böblinger hat diese Fabrik... Wann haben Sie sie gekauft? Vor 8 Monaten. Und die Filiale in San Francisco, die dieses verdammte Kunstblut macht, habe ich überhaupt noch nicht betreten. Anderen hat unser Kunstblut geholfen. Ja, schuld ist der Arzt, der hier am Schwerstverletzten experimentiert. Der Vertreter Ihres Konzerns hier in Österreich, Herr Dr. Sabo in Wien, hat mir diesen Dreck angedreht. Mit einer Dokumentation, der ich entnehmen dürfte, dass Dutzende vor mir bereits dieses Ersatzblut angewendet haben. Ich habe Ihrem Sohn dieses Oxypod 50 gegeben. Und es war ja durchaus der weitere Verlauf der Operation ohne besondere Vorkommnisse. Bei der Ausleitung der Narkose fiel es dann meinem Anästhesisten auf, dass Thomas nicht die üblichen Reflexe wiederbekam und seine Pupillen weit und lichtstarr waren. Unter diesen Umständen war an eine Extubation gar nicht zu denken. Man musste ihn also weiter künstlich beatmen. Ich kann mir nichts anderes vorstellen, als dass Ihr Oxypod 50 diese Veränderungen hervorgerufen hat. Also ich telefoniere jetzt noch einmal mit Langemann in Düsseldorf und fliege ihn her. Wozu noch? Warten Sie. Telefonieren will ich doch immerhin mit ihm. Selbstverständlich können Sie, Herr Michelsberg, wie Herr Böblinger mit seinem Flugzeug es anbietet, Langemann aus Düsseldorf herholen oder Ihren Sohn in eine größere Klinik bringen, wenn Sie denken, dass dort mehr geschehen kann. Ach nein, das denken wir ja gar nicht. Dass noch mehr geschehen kann als das, was hier geschehen ist. Haben Sie schon einmal in Ihre Praxis auf einen Schlag 20 mit einem Bus 15 Meter tief abgestürzte eingeliefert gekriegt? Sagen Sie, Herr, sagen Sie mal, wie viele Patienten haben Sie überhaupt schon mit Oxypod 50 behandelt? Selbstverständlich. Ich frage nicht, ob, ich frage, wie viele. Ich habe nicht unbeträchtliche Erfahrungen damit. Darf ich auch Ihnen eine Frage stellen? Vertuscht Ihre Firma bewusst, dass zuweilen, um nicht zu sagen häufig, anaphylaktische Reaktionen durch dieses Präparat verursacht werden? Mir fällt auf, wie sehr Sie, Herr, meiner Frage ausweichen, welche Erfahrungen Sie bisher damit gemacht haben. Ich habe... Sie hören, ich werde heute wirklich noch woanders auch verlangt. Gute und schlimme. Gute und schlimme. Lydia, kannst du herausfinden, wie oft und seit wann dieser Schuft da schon rumspielt mit diesem Kunstblut? Aha. Du hast auch den Verdacht. Na klar, der wollte sich wissenschaftlich durch den negativen Befund profilieren. Dass er als furchtloser Arzt, furchtlos vor dem Tod seiner Patienten, gegen die Industrie die Schädlichkeit dieses Zeugs nachweist. Aber selbst wenn wir ihm das nachweisen könnten... Kannst du nie. Tom, hilft das nicht mehr. So nimm doch endlich diese... Nimm doch diese 20 Schläuche von Tom weg. Wozu die noch... Wozu ihn denn noch quälen? Er spürt's ja nicht mehr. Woher weißt du das? Liegt da wie ein Versuchstier in unserer tierexperimentellen Abteilung. Also, Sie müssten entscheiden, ob ich Ihnen nach Düsseldorf fliege oder ob Langemann herkommen soll. Zillner sagt, er lehnt die Verantwortung ab für den Flug. Wer in Zillners Behandlung war, dessen Zustand kann durch keinen Flug verschlimmert werden. Erlauben Sie also, dass ich Langemann herhole? Ach, unsere ganze Betriebsamkeit mit Ihrem Flugzeug, den Jungen noch irgendwo hinzufliegen oder eine Kapazität heranzupflegen, ist nichts weiter als der Versuch, uns davon abzulenken, zu sehen, was wir längst sehen. Warten auf Zillners Bericht. Wozu noch? Sehen wir doch selber. Tiefstes Koma. Nur durch künstliche Beatmung aufrechtzuerhaltende Kreislauftätigkeit. EEG praktisch Nulllinie. Reflexlosigkeit. Nein, das ist nicht wahr. Wie Tom mich ansieht. Er hat mich ja eben noch angesehen. Völlige Reflexlosigkeit, nicht wahr? Katja, ich bitte dich. Das denken wir, weil wir... Nein, das denke ich nicht. Das sehe ich. Ich bin hier nicht gefragt und zweifellos der am wenigsten Kompetente. Aber ich bitte Sie doch um Ihre Zustimmung, dass ich den Düsseldorfer noch herfliege. Ach, auch Langemann kann Ihnen nichts sagen. Was wir alle so gern hören würden, dass Tom noch eine Chance hat. Und dass nicht ein Medikament den Jungen tot gemacht hat, sondern die Vis Major. War nicht das Schicksal. Es war die Pharmazie. Ja, im Bunde mit einem geltungsbesessenen Mediziner. Vergessen Sie nicht, wie viele im Bus auf der Stelle tot waren. Und es ist, wenn doch seine Mutter sagt, dass Tom noch keineswegs reflexlos ist. Ach ja, Kollege, bitteschön, ich habe hier ein Fernschreiben. Für mich? Kein Mensch weiß, dass ich hier bin. Es ist mir äußerst schmerzlich, Ihnen, Sie mit einer solchen Entscheidung konfrontieren zu müssen. Aus Brüssel. Dort hat die Zentrale von Eurotransplant gehört, von der Buskatastrophe. Sie entschuldigen, die Pflicht ruft. Verdammt eilig. Michelsberg, was ist die? Eurotransplant. Meldet sich schon. Frage an die Klinik. Die wollen den Jungen ausschlachten. Ein ganz geriebener Hund, dieser Zillner. Der hat Brüssel benachrichtigt, um die Spur von dem zu verwischen, was er beitrug. Zum Tod des Jungen. Nein. Nein, nie erlaube ich. Nie erlaube ich, dass diese schrecklichen Infusionen den Jungen noch quälen. Nur damit die Organe frisch bleiben für... Ach, Katja. Toms Nieren sind sowieso durch dieses Kunstblut unbrauchbar. Organspender gesucht. Nieren. Nieren. Was wir Tom so oft als Warnung gesagt haben. Das war schon sein Nekrolog. Nekrolog, was meinst du? Ja, als Witz natürlich. Wie sonst bei Tom. Seit ich ihn dauernd warnte, wie oft wir Rad- und Motorradfahrer, die bei uns sterben, die Nieren wegnehmen. Seitdem fuhr er sehr vernünftig. Ja. Ja. Aber er nannte sich Nierenspender. Lasst ihn sterben. Das Landesstudio Oberösterreich brachte im Programm Österreich 1 Ärztinnen, ein Schauspiel von Rolf Hochhuth. Die Personen und ihre Darsteller waren Katja, Else Ludwig, Lydia, Heidemarie Hatteier, Thomas, Michael Thomas, Böblinger, Günther Sauer, Werner, Klaus Wildbolz, Riemenschild, Klaus-Jürgen Wussow, Hase, Felix Franchi, Kuno, Herbert Stephan, Bitterim, Dieter Naumann, Planner, Renate Schmidt, Johansson, Heinz Filges, Zillner, Franz Gari. Tontechnik, Ingenieur Franz Fiedler und Erich M. Regieassistenz, Letizia Rauch. Regie, Ferry Bauer.